Jetzt machen wir einen großen Sprung in das Jahr 1773. Wolfgang Amadeus war nicht mehr das kleine Wunderkind, sondern 17 Jahre ein junger Erwachsener mit eigenen Ideen und Vorstellungen. Er war durch halb Europa gereist, hatte die großen Hauptstädte gesehen, Rom, Paris, Wien, London, und alles hatte ihn beeinflusst und beeindruckt mit seinem quirligen Leben und mit seinem Glanz. Salzburg dagegen, wo er zu Hause war, erschien ihm ziemlich spießbürgerlich und miefig. Vor allen Dingen, weil er da dem Einfluss des Erzbischofs und dem Einfluss seines Vaters ausgesetzt war, die die Musik immer noch so komponiert haben wollten, wie man es schon immer gemacht hatte. Wolfgang war dabei, seinen eigenen musikalischen Stil zu entwickeln, und wenn der Vater sagte, das macht man aber nicht so, dann sagte Wolfgang, ich will das aber anders. Möglicherweise war das die Zeit, wo sich das Verhältnis zwischen Vater und Sohn verschlechterte. Später war es ja gar nicht mehr so gut. Eigentlich so wie in jeder normalen Familie. Wenn die Kinder erwachsen werden, wollen sie alle Dinge anders machen als ihre Eltern. In dieser Zeit schrieb Wolfgang die kleine G-Moll-Symphonie. Was heißt die kleine G-Moll? Gibt es auch eine große? Ja, gibt es. Hören wir später noch ein Stück von. Sie ist deswegen die kleine G-Moll-Symphonie, weil sie kürzer ist und auch eine kleinere Besetzung hat. Das heißt, es spielen weniger Musiker mit. Und in dieser kleinen G-Moll-Symphonie kann es sein, dass Wolfgang Amadeus noch Reiseeindrücke verarbeitet. Denn streckenweise klingt die so, als ginge da eine Fahrt durch Gewitter und Schnee, dann kommt wieder eine ruhige Passage und dann geht der Sturm wieder los. Davon hört ihr jetzt den ersten Satz. Thank you. wieder machen wir einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1787. Wolfgang Amadeus ist mittlerweile 31 Jahre alt, ein richtiger Erwachsener, er lebt in Wien und ist schon sehr berühmt. Bis jetzt hat er, nach dem Verzeichnis des Herrn Köchel, schon 524 Kompositionen aufgeschrieben. Das, was ihr jetzt als nächstes hört, ist die 525. Und wie alle Musikstücke der damaligen Zeit ist auch dieses Stück eine Auftragsproduktion. Das heißt, irgendjemand ist zum Herrn Mozart gekommen und hat gesagt, können Sie mir nicht ein Stück schreiben zu diesem oder jenem Anlass? Was das für ein Anlass war, weiß man nicht mehr genau. Ob das ein Geburtstag, eine Hochzeitsfeier oder sonst ein Anlass war. Und man weiß auch nicht mehr, wer der Auftraggeber war. Nur eins weiß man sicher, zum ersten Mal gespielt wurde das Stück am 10. August 1787 in Wien. Und getreu dem Motto seines Vaters, dass Musik immer popular, also klar und eindeutig sein sollte, sodass jeder die Musik verstehen könnte, hat er ein sehr eingängiges Stück geschrieben, das er überschrieben hat, eine kleine Nachtmusik. Nachtmusik bedeutete, dass es eine Musik war, die nach Feierabend gespielt werden sollte, zur Entspannung am Abend. Und kleine Nachtmusik bedeutet, dass es nur mit einer kleinen Besetzung, also mit wenigen Musikern gespielt werden sollte und dass keine Blasinstrumente dabei waren. Solche Musikstücke hat man manchmal auch im Freien aufgeführt. Und diese Musik wurde schnell so populär, dass man heute sagen würde, es ist ein Hit geworden. Und dieser Hit hat bis heute nichts an seiner Beliebtheit verloren. Und jetzt hört er den ersten Satz dieser kleinen Nachtmusik. Nur ein Jahr und nach dem Köchel-Verzeichnis 25 Kompositionen später hat Wolfgang Amadeus noch einen Hit geschrieben. Muss man sich mal vorstellen. In einem Jahr 25 Kompositionen. Das bedeutet jeden Monat mehr als zwei Stücke. Der muss komponiert haben wie ein Wahnsinniger. Dieses Stück war damals schon sehr beliebt und ist es bis heute geblieben. Es ist die sogenannte große G-Moll-Symphonie, von der ich vorhin schon erzählt habe. Wieso die große G-Moll-Symphonie? A, weil sie sehr viel länger ist als die kleine G-Moll, und B, weil sie mit einem riesen Orchester gespielt wird. Und was die Leute damals dabei empfanden, wenn sie diese Musik hörten, darüber gibt es zeitgenössische Aussagen. Die einen hörten darin erregte Leidenschaften, die Wünsche und Schmerzen unglücklicher Liebe, die anderen griechisch schwebende Grazie. Und weil das so ein riesensymphonisches Werk ist, können wir euch davon nur ein ganz kleines Stück aus dem ersten Satz vorspielen. Mindestens so bekannt wie durch seine Stücke für Klavier oder Orchester ist Wolfgang Amadeus Mozart durch etwas völlig anderes geworden. Er hat nämlich auch noch Opern geschrieben. Was ist eine Oper? Eine Oper ist erstmal ein Theaterstück mit Musik. Und alle handelnden Personen auf der Bühne singen dazu. Man hat früher die Oper auch mal ein Singspiel genannt. Eine der bekanntesten Opern ist die Zauberflöte. Da drin spielen eine Flöte und ein Glockenspiel, die Zauberkraft haben, die Hauptrolle. Das Ganze ist so eine Art Märchen und eine der Personen ist der Vogelfänger Papageno, ein lustiger Typ, der mit Hilfe der Zauberkraft des Glockenspiels versucht, sich eine Freundin herbeizuzaubern. Ein Mädchen oder Weibchen wünscht Papageno sich. O, so ein sanftes Täuschen wär Seligkeit für mich. wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Ach, kann ich denn keiner von allen den reizenden Mädchen gefallen? Will seine mir nur aus der Not, sonst gräb ich mich wahrlich zu Tod. Ach, kann ich denn keiner gefallen? Hilf einem mir nur aus der Not, sonst gräb ich mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Mich wahrlich zu Tod. Sanftes Täuschen, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich, wer Seligkeit für mich. Wird keine mir Liebe gewähren, so muss mich die Flamme verzehren, doch küsst mich ein weiblicher Mund, so bin ich schon wieder gesund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. Doch küsst mich ein weiblicher Mund. So bin ich schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Schon wieder gesund. Wenn man eine Oper schreibt, muss man als Komponist noch an ganz andere Dinge denken als nur an den Zusammenklang der Instrumente. Da ist zum Beispiel der Text, die Worte, die gesungen werden sollen. Alle Worte haben eine bestimmte Anzahl von Silben, die müssen mit der Musik zusammenpassen. Da gibt's hohe Stimmen von Frauen, tiefe Stimmen von Männern. Wenn es in der Geschichte lustig zugeht, soll die Musik natürlich auch lustig klingen. Ist da eine traurige Stelle, muss die Musik traurig sein. All das muss der Komponist bedenken. Übrigens hat in der Zauberflöte der Zauber mit dem Glockenspiel dann doch irgendwie geklappt. Papageno hat seine Papagena bekommen und das hört er jetzt. Papageno. Komponiert hat Wolfgang Amadeus die Zauberflöte übrigens in seinem Todesjahr 1791. Er ist 35 Jahre alt geworden und hat in seinem Leben 626 Werke geschrieben. Stücke für Klavier, für Orchester, Opern, alles Mögliche. Er war ein genialer Musiker, weltberühmt ist es bis heute, aber seinen Erfolg haben ihm auch viele Leute geneidet und haben ihm das Leben schwer gemacht. Er hat viel Geld verdient, konnte aber mit Geld nicht umgehen und so ist er gestorben, arm, einsam und unglücklich. Das war übrigens das Schicksal vieler Künstler. Aber geblieben ist von Wolfgang Amadeus Mozart jede Menge wunderschöne Musik.